Wir möchten gerne in den nächsten Minuten mit Ihnen über Kaufhäuser reden, die ja eine lange Tradition haben, kaum wegzudenken sind aus dem Bild großer Städte und aus dem Einkaufsverhalten vieler Menschen auch nicht. Augenblicklich wird, Sie haben es mitbekommen, um Staatshilfe für den Karstadt-Mutterkonzern Arcandor gestritten. Und wir fragen Sie, retten oder sterben lassen? Wie sehen Sie die Zukunft der Kaufhäuser? Soll der Staat sich einklinken unter Umständen, um uns die großen Kaufhäuser zu erhalten? Oder gehen wir sowieso gar nicht mehr gerne dorthin, gehen lieber in Shopping-Malls, Fußgängerzonen oder Ähnliches? Dazu können Sie sich jetzt äußern in unserer Debatte live unter 0800 22 54 22 54. Die Nummer ist wie immer kostenlos für Sie. 0800 22 54 22 54. Oder Sie schaffen es, flugs noch eine E-Mail zu schreiben an forum@dradio.de. forum@dradio.de. Also, retten oder sterben lassen. Wie sehen Sie die Zukunft der Kaufhäuser? Unsere Frage 0800 22 54 22 54. 0800 22 54 22 54. Und diese Nummer hat gewählt Frau Bartels in Bremen. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Wie sehen Sie es? Ja, wie ich das sehe, man kann das mit früher überhaupt nicht mehr vergleichen. Das Management müsste an den Kräften, die da arbeiten, was ändern. Meine Meinung sind das 400-Euro-Kräfte, die werden nach Bedarf eingesetzt. Und so hat das Kaufhaus keine Zukunft. Es ist immer frustrierend, in die Stadt zu fahren und dann bekommt man kaum Beratung, nur noch Selbstbedienung. Die können nur noch sagen, wo irgendwas liegt. Und dann gehe ich lieber in diese kleinen Vorstadtboutiquen, Tante-Emma-Läden, wo ich eine wunderbare Beratung bekomme und wo sehr gut sortierte Waren liegen. Das fehlt im Kaufhaus jedenfalls, hier wo ich hier in Bremen bin, zum Teil vollkommen. Also es kommt Ihnen auf die persönliche und vor allen Dingen auch qualifizierte Beratung beim Einkaufen an. Ja. Und da haben Sie die Erfahrung, wenn ich fragen darf, wie alt sind Sie? Ich bin jetzt 73 Jahre alt. 73, das heißt, dann haben Sie die Erfahrung, sagen wir mal, in den 50er, 60er, 70er Jahren gemacht, dass man da noch von mehr Fachpersonal bedient wurde? Da war nur Fachpersonal und es war wirklich, Karstadt in Bremen war wirklich hervorragend. Und auch die Gemüse- und Obstabteilung, die Feinkostabteilung, das lässt alles sehr zu wünschen übrig. Zum Teil vergammeltes Gemüse. Ich habe den Eindruck, die da oben kümmern sich gar nicht darum. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, dass meinetwegen der Staat Hilfe gibt für den Karstadt-Mutterkonzern Arcandor, würden Sie sagen, ach, lass es doch lieber bleiben? Ich denke mal, das Management sollte sich mal Gedanken darüber machen. Es ändert ja nichts, wenn die Geld bekommen und sie ändern ihre ganze Struktur nicht. Also, wenn das so bleibt, wie es jetzt ist, da sehe ich keine Zukunft. Im Umkehrschluss, wenn die Konzerne wieder mehr Geld in Fachpersonal und die Ausbildung stecken, würden sie doch vielleicht wieder hingehen? Ja, gut. Dann würde ich zum Beispiel auch mal gucken, wie es dann weitergeht. Vielen Dank für Ihre Meinung. Dankeschön, Frau Bartels nach Bremen. Ja, tschüss. Schönen Tag noch. Und wir sprechen mit Eva Willig in Berlin. Guten Tag. Guten Tag. Wie ist Ihre Meinung zum Thema? Retten ja, aber wer rettet? Und nachdem Madeleine Schickedanz 26,6% der Aktien von Arcandor hält und 3,9 Millionen Milliarden Dollar schwer ist, ist es an der Familie Schickedanz, die ja also aus der Quelle genügend Finanzen früher gezogen hat, dass sie es retten, wenn ihnen ihr Familienerbe was wert ist? Sie sind sich sicher, dass Frau Schickedanz das entsprechende Kleingeld aus der Portokasse holen kann, ja? Na, 3,9 Milliarden und es wären 900 Millionen gebraucht. Und das entspricht ungefähr diesem Viertel, oder mehr als Viertel, was sie eher an Aktien hält. Wie ist denn Ihr privates Einkaufsverhalten? Gehen Sie denn überhaupt noch gerne in große Kaufhäuser? Kommt aufs Kaufhaus drauf an, aber hin und wieder schlender ich durchs KDW, weil ich kann da zwar nichts mehr einkaufen, weil ich verharzt bin, aber diese Vielfalt ist schon immer noch sehr ansprechend. Also Sie sehen das dann eher wie den Gang durch ein Museum? Ja, Verharzte gehen häufig sonntags bummeln. Und wenn Sie trotz der, wie Sie es nennen, Verharzung einkaufen gehen, gehen Sie dann lieber in kleine Geschäfte oder wo gehen Sie dann hin? Soweit es mir möglich ist. Ich gehe auch ziemlich viel auf den Markt und ich finde halt auch draußen einiges, was essbar ist, weil ich Kräuterhexe bin. In der Natur, das ist natürlich ganz wunderbar. Wünsche ich Ihnen weiterhin viel Glück beim Finden und Vielen Sammeln. Vielen Dank, ich wünsche es Ihnen auch. Und mit Ihrem Hexendasein. Schönen Tag noch. Jo, Ihnen auch, tschüss. Frau Willig in Berlin und wir sprechen mit Klaus Schmitzdorf, wenn ich das richtig sehe, in Weiden. Guten Tag. Ich rufe an aus Weiden in der Oberpfalz und wir haben hier ein Kaufhaus, das ist von Hertie. Das wird jetzt also in den nächsten Wochen auch geschlossen, weil Hertie keine Hilfe vom Bund bekommen kann. Ich sehe das Problem eigentlich weniger jetzt als Problem der Kaufhäuser, sondern als Problem der Konsumkraft unserer Bevölkerung, die schon seit bald 10 Jahren unter schwindenden Einkünften zu leiden hat. Und die Deutsche Journalie hat vielleicht das nicht mitbekommen, aber es hat in den letzten Jahren Massensterben der kleinen Einzelhändler gegeben und mittlerweile werden jetzt eben auch die Großen davon in Mitleidenschaft gezogen. Und da haben wir eigentlich das Problem, dass weniger die Stützung von Kaufhof oder Karstadt uns was bringen würde, indem man den Dreckgeld gibt, sondern man müsste die Löhne und die Lohnkraft der Bevölkerung erhöhen, damit die wieder einkaufen kann. So viel von Ihnen aus der, sagen wir mal, wirtschaftlichen Sicht. Wie ist Ihr privates Konsumverhalten? Ja, wenn so ein Kaufhaus vor Ort ist, in so einer 40.000 Einwohnerstadt mitten im Stadtzentrum, dann geht man da schon einmal pro Woche hin und kauft sich halt kleinere Sachen, so zum Beispiel Kurzwaren oder kleinere Haushaltsgegenstände, weil das halt greifbar ist und zentral gelegen und da braucht man sich nicht lang in ein Auto hinsetzen oder in eine andere Stadt fahren. Herr Schmitzdorf, vielen Dank für Ihre Meinung zu unserem heutigen Thema Retten oder Sterben lassen. Wie sehen Sie die Zukunft der Kaufhäuser? Dankeschön auch an alle anderen, die angerufen haben. Und Uwe Wohlmacher hat, glaube ich, noch einen Einkaufstipp für Musik. Genau, ein Mann, der nach 27 Jahren Pause wieder mal ein neues Album aufgenommen hat. Es geht um Abi Ofarim. Wir erinnern uns, in den 60er Jahren feierte er mit seiner Frau Esther absolut große Erfolge weltweit. 59 goldene Schallplatten haben die beiden damals eingeheimst. Das ist lange her. Jetzt versucht er den Neustart mit einem Album, das so in dieser großen Schublade von Eric Clapton und J.J. Cale liegt, also West Coast Rock, eigentlich ganz gelungen, wie ich finde. Das Album heißt Too Much of Something, hier ist Abi Ofarim mit dem Titelsong.